und siehe, einer aus denen, die mit Jesu waren, reckete die Hand aus und schlug des hohen Priesters Knecht und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm: Stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, es soll durch Schwert umkommen. Oder meinest du, dass ich nicht könnte meinen Vater bitten, dass er mir zuschickte mehr denn 12 Legion Engel? Wie würde aber die Schrift erfüllen? Es muss also gehen. Stund sprach Jesus zu den Scharen: Ihr seid ausgegangen als zu einem Mörder, mit Schwerten und mit Stangen mich zu fahren. Bin ich noch täglich bei euch gesessen und habe gelehrt im Tempel, und ihr habt mich nicht begriffen. Alles geschehen, das erfüllet würden die Schriften der Propheten.